Kundgabe 4511. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.12.1948. Lebensschicksal dem Willen der Menschen entsprechend. Euch ist ein Maß zugemessen an Leid und Mühsal, das ihr im Erdenleben auf euch nehmen müsset, um auszureifen an eurer Seele. Dieses Maß entspricht der Länge eurer Lebensdauer, dem Willen und der Seelenreife des einzelnen Menschen, weshalb es verschieden reichlich erscheint dem Menschen, der noch nicht in das tiefere Wissen um Zweck und Ziel des Erdenlebens eingedrungen ist. Es ist keine Zufälligkeit, dass des einen Leben schwerer und mühevoller beschaffen ist, während dem anderen manches erspart bleibt, sondern Gottes Wille hat das Schicksal des Einzelnen gestaltet, wie es für seine Seele am zuträglichsten ist. Doch ihr Menschen könnet selbst viel dazu beitragen, euch das Leben zu erleichtern, weil jederzeit der Hilfswille Gottes bereit ist, so ihr ihn rufet und seine Hilfe erbittet. Also schaffet ihr euch gewissermaßen das Übermaß von Leid selbst. Denn stets steht euch die Gnade des Gebetes zu, die ihr nur zu nützen brauchet, um auch der größten Sorge ledig zu sein. Denn das Gebet kann den gleichen Erfolg haben für die Entwicklung der Seele wie ein Maß von Leid. Es sucht der Mensch Gott, dem er sich verbinden will, wozu das Leid ein gutes Mittel ist. Nur die Verbindung mit Gott soll hergestellt werden. Den Weg dazu kann sich der Mensch wählen. Und er kann daher sein Schicksal bestimmen und für sich erträglich gestalten, so er in steter Verbindung bleibt mit Gott durch das Gebet oder durch werktätige Nächstenliebe, die Gegenwart Gottes zur Folge hat, also eine direkte Verbindung mit ihm auslöst, weil Gott selbst die Liebe ist. Und also sich mit dem Menschen zusammenschließen muss, der zum gleichen Wesen sich gestaltet durch die Liebe. So also ein Mensch übermäßig leiden zu müssen glaubt, soll er sich vor Augen halten, dass sein Wesen noch wandlungsbedürftig ist. Ansonsten es vom Wesen Gottes durchstrahlt werden könnte, was jegliches Leid ausschließt. Er muss leiden, um zu Gott zu flüchten und durch inniges Gebet seine Ausstrahlung anfordern, die ihm niemals versagt ist, und desto wirksamer und belebender den Erdenmenschen berührt, je mehr sich dieser Gott verbindet. Der Zusammenschluss mit Gott schaltet jegliches Leid aus, also braucht nur danach gestrebt zu werden, um das Maß von Leid und Mühsal zu verringern und dennoch zu reifen an der Seele. Amen.